Ich teile die Schmerzen der Bektasch-Familie. Ich habe dasselbe Schicksal erlebt. Das Schicksal, wie nur ein abscheulicher Rassismus es zustande bringt. Ich bin sehr traurig darüber, dass ich wegen Krankheit nicht unter euch verweilen kann und meinen Gefühlen Ausdruck geben kann. Jeder Verlust ist schmerzhaft. Aber der Verlust eines eigenen Kindes ist am schmerzhaftesten. Uns Hinterbliebenen bleibt der Auftrag, trotz des Schmerzes den Kampf gegen Rassismus zu stärken, zu verstärken. Gegen diese mittelalterliche Ideologie, gegen diese mörderische Weltanschauung müssen wir uns zusammenschließen. Ich grüße von ganzem Herzen die Bektasch-Familie und alle anderen Opferfamilien. Ich teile euren Schmerz und bin mit meinen Gedanken bei euch. Danke.